إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، اليوم تاريخ سفرة بشندوج und wir machen weiter inshallah mit der Erklärung von Subul al-Salam, das Buch von Al-At'ima, das Kapitel von Al-Aqiqa. Al-Aqiqa هي الذبيحة التي تذبح للمولود، وأصل العق الشق والقطع، وقيل للذبيحة عقيقة لأنه يشق حلقها، ويقال عقيقة للشعر الذي يخرج على رأس المولود من بطن أمه، وجعله الزمخشري أصلا، والشاة المذبوحة مشتقة منه، يعني مشتقة من كلمة الشق والقطع، فلذلك العق هو الشق والقطع، وأطلقت على الذبيحة بأنها عقيقة لأنها تذبح للمولود، وعقيقة للشعر الذي يخرج من يتسمى يعني الذي يخرج من رأس على رأس المولود. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق، لكن رجح أبو حاتم إرساله عفوا. بارك الله فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم عق أي ذبح عن الحسن والحسين كبشا كبشا في زيادة عن عائشة يوم السابع، وسماهما وأمر أن يماطع رأسيهما الأذى، يعني أن تحلق رؤوسهما. وأخرج البيهقي والحاكم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما، ولكن هذا ما في عليه دليل واضح صحيح إلا مسألة العقيقة وإماطة الأذى على عن رأس المولود. بارك الله فيكم. أخرج ابن حبان من حديث أنس كذلك نحو هذا الحديث، والأحاديث دلت على مشروعية العقيقة، واختلفت فيها مذاهب العلماء، فعند الجمهور أنها سنة، وذهب داود أي الظاهري ومن تبعه إلى وجوبها. الجمهور استدلوا على أن الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على السنية، أما غيره طبعا غير الجمهور استدل بقول عائشة رضوان الله عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالعقيقة، والأمر دليل للإيجاب. ولكن الجمهور قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل، فقالوا أحب أن ينسك. ولكن بارك الله فيكم أحب أن ينسك ما فيه صرف للوجوب، ما فيه صرف للوجوب. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين في اليوم السابع، ولكن أهل العلم قالوا يشرع قبل ذلك وبعد ذلك، واليوم السابع للسنية، يعني السابع أفضل، ولكن بعد ذلك أو قبل ذلك. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد البعثة فقال النووي حديث باطل النبي ما فعل ذلك، ولكن الأصل أنه يجوز قبل السابع بعد السابع في الكبر في الصغر ما في أي مشكل في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين. إذن تستطيع في السابع في اليوم الـ14 في الـ21 وهكذا، والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. دسبوخ فون العقيقة، بس أسأل العقيقة. العقيقة دس كومت فون فون أغابيش من فوت عقة. عقة بدوتت شنايدن، شنايدن شنايدن und Schlitz machen, schlitzen und schneiden. Und dies nennt man Aqqa. Von hier kam Al-Aqiqa, weil man ein Schaf das Hals von einem Schaf schneidet oder schlitzt. Und da nennt man das Aqiqa, und das Schaf, was man nennt, oder das geschlachtete Tier, nennt man Aqiqa. Und von hier kommt das Wort Al-Aqiqa. Al-Aqiqa kommt von ein Schaf schlachten oder ein Tier schlachten oder das Hals des Tieres zu schnitzeln. Ibn Abbas radiallahu alayhi erzählte, dass der Gesandte Allahs sallallahu alayhi wa alayhi wa sahbihi wa sallam ein Bock oder Lamm für Al-Hasan und Al-Hussein, ein Lamm, geschlachtet hat, sallallahu alaihi wasallam. Das Hadith wurde bei Abu Dawud überliefert und Ibn Khuzaymah hat das als sahih eingestuft und kadalik Ibn al-Jarud und Abdul-Haq. Das geht in diesem Hadith, barakallahu fikum, darum, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ein Lamm geschlachtet hat oder ein Bock geschlachtet hat für Al-Hasan und ein Bock für Al-Hussein. Und das ist natürlich der Beweis, dass wir Aqiqa in der Religion haben. Jetzt nur, dass wir sowas haben. Ohne zu erklären jetzt, ob das Pflicht ist oder nicht. Aber, dass man Aqiqa macht. Bei Al-Hakim ibn Hibban hat Aisha erklärt und da hat sie gesagt, am siebten Tag hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das geschlachtet und er hat befohlen, dass man die Haare von ihnen rasiert. Und in einer anderen Überlieferung bei Al-Bayhaqi und Al-Hakim, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch sie beschneiden lassen hat. Diese Überlieferungen, die sind alle Beweise, dass wir Aqiqa in der Religion haben. Auch Ibn Hibban hat überliefert von Anas das gleiche Hadith. Und jetzt ist diese Diskussion zwischen den Gelehrten des Islam. Ist Aqiqa Pflicht oder eine empfehlenswerte Handlung? Das heißt, muss man Aqiqa für ein Kind machen, muss man für ein Kind schlachten oder muss man nicht, alaikum salam, oder muss man nicht? Die meisten Gelehrten sagen, man muss nicht, man kann das machen, es ist besser, es ist empfehlenswert, es ist gut, dass man das macht. Bei einigen anderen Gelehrten sagen, das ist Pflicht. Das ist Pflicht. Und die Verpflichtung kommt, weil Aisha erklärt hat, dass der Prophet befohlen hat, ein Schlachtopfer zu bringen, wenn jemand ein Kind bekommt. Die Gelehrten, die anderen haben gesagt, der Prophet sagte, wer ein Kind bekommt, man will schlachten, dann sollte man das tun. Und da haben sie gesagt, ja, der Prophet sagte, man will schlachten. Das sollte man tun. Und dass der Prophet gesagt hat, man will, das heißt, es ist nicht Pflicht. Aber die anderen Gelehrten sagen doch, das ist Pflicht, weil der Prophet damit befohlen hat. Und das macht man am siebten Tag, wie Aisha hier erwähnt hat, am siebten Tag. Aber man kann das auch am 14. oder am 21., weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Aqiqa schlachtet man am 7. oder 14. oder 21. Die Gelehrten sagen, man kann davor oder danach machen. Am 7. Tag ist Sunnah, ist die Sunnah, die bessere Zeit. Aber man kann davor oder danach machen. Dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er älter war, Aqiqa wiederholt hat oder nochmal gemacht hat, es ist keine authentische Überlieferung. Wallahu ta'ala ala alam. Aber das heißt nicht, dass man nicht auch, wenn man schon alt geworden ist, dass man keine Aqiqa machen kann, wenn die Eltern für dieses Kind keine Aqiqa gemacht haben. Man kann das machen, es steht nicht dagegen, aber man sollte das nicht sozusagen als Sunnah hier sehen. Oder als, sagt man ja, der Prophet hat das gemacht, deshalb mache ich das. Das ist nicht in Ordnung. Und deshalb, Barakallahu fikum, man sollte aufpassen. Das heißt, jetzt, Aqiqa haben wir in der Religion, man schlachtet etwas besser ist, dass man das am 7. Tag macht. Man kann davor oder danach machen. Und wie rechnet man den 7. Tag? Das ist wichtig. كيف يحدد اليوم السابع؟ بارك الله فيكم. اليوم هو يأتي بعد الليلة. الليلة ثم اليوم. فلو ولد الولد بعد مغرب اليوم، فما تحسبه اليوم، إنما تحسب من اليوم الذي يأتي بعده. أما لما يولد قبل المغرب فتحسب. مثلاً اليوم نحن الثلاثاء ليلة الأربعاء الآن. لو ولد ولد العام ما تحسب الثلاثاء، تحسب من الأربعاء اليوم الأول، والسابع يكون بعد سبعين. أما إذا ولد قبل مغرب اليوم الثلاثاء فتحسب الثلاثاء معها. بارك الله فيكم. Wenn ein Kind geboren wird in der Nacht, dann fängst du von dem nächsten Tag an mit diesen sieben Tagen zählen. Wenn das Kind am Tag geboren ist, vor Maghrib, dann rechnest du den Tag mit. Beispiel, wir sind heute Dienstag. Ein Kind wurde geboren, angenommen, 19 Uhr, vor Sonnenuntergang. Dann rechnest du Dienstag 1. Ein Kind wurde geboren nach Maghrib, nach Sonnenuntergang. Dann rechnest du nicht Dienstag, sondern du rechnest Mittwoch 1. Und so rechnet man, weil bei uns in der Religion die Nacht wird als erst gerechnet und dann der Tag. Also der Tag fängt an, oder der Tag, die 24 Stunden, fangen an nach dem Sonnenuntergang. Und das kommt erstmal Leilat, wir sagen die Nacht zu. Jetzt sind wir die Nacht zu Mittwoch. Und dann nach Fajr, sind wir der Tag von Mittwoch. Bis Sonnenuntergang. So rechnet man, damit man diese sieben Tage auch bestimmen kann. Es ist besser am 7. Tag, aber du kannst es auch am 10. machen. Oder am 14. oder 21. Oder du kannst es auch am 3. Tag machen. Wie du willst. Aber besser ist und Sunnah ist am 7. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه رواه الترمذي وصححه. بارك الله فيكم. الأمر يفيد هنا الوجوب، أي أوجب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ومعنى شاتان مكافئتان أي متساويتان أو متقاربتان. والحديث دل على أنه يعق عن الغلام بضعف ما يعق عن الجارية، ولئن ذهب الشافعي وأبو ثور وأحمد وداود لهذا الحديث، وذهبت الهادوية ومالك إلى أنه يجزئ عن الذكر والأنثى عن كل واحشة للحديث الماضي. وأجيب بأن ذلك فعل وهذا قول والقول أقوى، وكأنه يجوز أنه صلى الله عليه وسلم ذبح عن الذكر كبشا لبيان أنه يجزئ، وذبح الاثنين مستحب. لذلك بارك الله فيكم، ما يفترض كذلك في العقيقة، ما يفترض في الأضحية، ما يفترض في الأضحية. وأخرج الإمام أحمد والأربعة عن أم كرز الكبية نحوه، أي أنه عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة. ولا يضركم أذكران أكان أم إناثا. إذن بارك الله فيكم، العقيقة الصحيح فيها أنها تكون للولد للذكر ضعف الأنثى، مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن الحسن والحسين كبشا أي واحد، وهنا اثنين، فحتى واحد يجزئ. والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم، عائشة رضوان الله عليها اتسيلتي بس تبقوا في صلى الله عليه وسلم بفولن هات verpflichtet hat, dass für einen Jungen zwei Lämmer, zwei Schafe, die ähnlich sind, schlachtet, und für ein Mädchen ein Schaf. Das Hadith bei Tirmidhi und der hat gesagt, sahih. Und dieses Hadith auch wurde bei Imam Ahmed überliefert und die vier von Kurz Al-Ka'biyya, das gleiche. In diesem Zusammenhang für einen Jungen zwei und für ein Mädchen eins. Die Gelehrten des Islam sind nicht einig in diesem Zusammenhang. Einige sagen aber in dem anderen Hadith, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nur ein Lamm für Al-Hassan und ein Lamm für Hussein geschlachtet. Nicht zwei. Und hier wird gesagt zwei. Was ist jetzt zwei oder eins? Einige Gelehrten sagen natürlich die zwei, weil wenn der Prophet etwas sagt, ist stärker, als dass er etwas tut. Die anderen Gelehrten sagen nein. Das geht darum, man darf auch ein Schaf schlachten, aber zwei sind besser. Und wie alt diese Schafe sind, ist es egal. Die können auch 4 Monate sein. Können auch. Das ist nicht wie Udhiyah, Opfer schlachten. Allah Ta'ala ala wa ta'ala. وعن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. وهذا هو طبعا حديث العقيقة الذي يأخذ كثير من أهل العلم أيضا على الوجوب. ما معنى مرتهنا بعقيقته؟ الإمام أحمد ذهب إلى أنه إذا مات وهو طفل لم يعق عنه أنه لا يشفع لأبويه، يعني إذا ما عقوا عنه وهو طفل ومات فلا يشفع لوالديه. وقيل أن المعنى العقيقة لازمة لا بد منها، فشبه لزومها للمولود بلزوم الرهن للمرهون في يد المرتهن، وهو يقوي قول الظاهرية بالوجوب، أي وجوب العقيقة. وقيل المراد أنه مرهون بأذى شعره، ولذلك جاء فأميط عنه الأذى. طبعا ويقوي قول الإمام أحمد ما أخرجه البيهقي عن عطاء، وأخرجه ابن حزم عن بريدة الأسلمي قال إن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس، وهذا دليل لو ثبت لمن قال بالوجوب. طبعا بعض أهل العلم يقول أن العقيقة تفوت بعد اليوم السابع، لذلك قال الإمام مالك تفوت بعده، وقال من مات قبل السابع سقطت عنه العقيقة. طبعا والعلماء اختلفوا في مسألة العق بعد السابع. وهنا أيضا مرة أخرى بارك الله فيكم، عائشة قالت هنا أمرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان، فذلك هناك أمر بالعقيقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تذبح يوم سابعه، ما قال يذبح الوالد أو الولي، فيجوز أن يلف غيره بالعقيقة. فلذلك بارك الله فيكم لما يعقلان انتبهوا، كانوا في الجاهلية لما يعقوا يعني لما يذبحوا يضعوا دم من العقيقة على رأس الغلام، وهذا نسخ في ديننا، نسخ في ديننا، أي تعفير الرأس بالدم أو الجبهة بالدم. لذلك العقيقة على أقل شيء فيها أنها سنة، ولو أن حديث أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعق عن الغلام، وكذلك كل مولود مرتهن بعقيقته، هذه أحاديث على أنها بارك الله فيكم على تدل على الوجوب. والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. حديث 1263 سمراء اتسيلت dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, jedes Kind ist gefangen ohne Haqiqa. Man sollte das schlachten am siebten Tag, oder die Haqiqa wird geschlachtet am siebten Tag. Die Haare rasiert und der bekommt einen Namen. Das Kind bekommt einen Namen. Das heißt, weil Imam Ahmad und die Arba und At-Tirmidhi. Was bedeutet Murtahan und Bi'aqiqati? Das wird wie gefangen. Das Kind ist gefangen bezüglich seines Aqiqa. Al-Imam Ahmad sagte, das heißt, wenn das Kind stirbt und die Eltern nicht geschlachtet haben für dieses Kind, dann wird dieses Kind für sie keine Fürsprache leisten am letzten Tag, weil sie für ihn kein Aqiqa, weil sie für das Kind kein Aqiqa geschlachtet haben. Und es gibt Gelehrte, die vor Imam Ahmad das gesagt haben, diese Bedeutung. Aber es gibt andere Ansicht, und zwar die Aqiqa, also das Schlachten für ein geborenes Kind, ist eine Pflicht. Und das ist, wenn man etwas gefunden hat oder Fund gegeben hat. Das heißt, du hast etwas ausgeliehen, du hast Pfand gegeben, Entschuldigung. Und solange du nicht das zurückgegeben hast, dann kannst du auch dein Pfand nicht zurückbekommen. Und das ist auch bezüglich Al-Aqiqa. Das wird der Segen. Und das Gute bei diesem Kind ist sozusagen als Pfand, solange man nicht geschlachtet hat. Wenn man schlachtet, dann wird dieses Kind gesegnet und dann wird dieses Kind natürlich gut werden. Wenn man aber das nicht macht, dann ist dieses Kind wie gefangen. Andere Gelehrten haben gesagt, das heißt, dass das Kind, solange man für ihn nicht geschlachtet hat, für das Kind, Entschuldigung, nicht geschlachtet hat, dann bleibt das Unreine in seinen Haaren und das ist schädlich für das Kind. jeden Fall, Barakallahu Fikum, diese Überlieferung könnte als Beweis sein für diejenigen oder für die Gruppe von den Gelehrten, die sagen, Aqiqa ist Pflicht. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Aqiqa wird am siebten Tag geschlachtet. Das bedeutet, siebter Tag ist die Sunna. Haben wir gesagt, davor oder danach. Davor und danach geht. Obwohl manche Gelehrten wie Imam Malik sagen, wenn man nach dem siebten Tag oder am siebten Tag das nicht macht, dann braucht man nicht mehr zu machen. Aber Barakallahu fikum, es gibt jetzt keinen Beweis, dass man das nicht mehr schlachtet. Und noch dazu gehört hier, dies was erwähnt worden ist hier, dass man die Haare auch rasieren lässt des Kindes. Und aufpassen bitte, früher vor dem Islam, als man Aqiqa für die Kinder gemacht hat, man hat seine Hand in Blut, oder der Vater tut seine Hand in Blut und dann tut Blut auf Stirn des Kindes. Dies hat der Islam verboten. Unsere Religion ist verboten. Und noch dazu, das steht hier, es wird für das Kind geschlachtet. Das heißt nicht unbedingt der Vater. Man kann auch jemanden beauftragen, damit er schlachtet. المسائل الأخرى في الحديث مسألة الحلق حلق رأس المولود تكون في اليوم السابع تكون يوم السابع والتسمية يعني يسمى يسمى بارك الله فيكم أي يعطى اسما يعطى اسما وطبعا خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن أو أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن أصدق الأسماء حارث وهمام أو همام وطبعا بارك الله فيكم الإنسان يسمي بأسماء الأنبياء ويسمي اسما جيدا لابنه ما يسمي معطوب ومكرسح ويعني أسماء هذه أسماء والعياذ بالله إنما يسمي وطبعا ما يسمى أيضا بأسماء مثل ملك الملوك أو الحكم فهكذا لا وبارك الله فيكم كذلك طبعا هناك تكره بعض الأسماء ما يسمى بها المولود ولكن الإنسان يختار اسما جيدا لابنه طبعا في هذا الزمان انتشرت أن الكثير من الناس يسمي ابنه أو ابنته بأسماء الفنانين وأسماء المغنيات والمغنيين وبدأنا نسمع روبي وكاترين ونانسي وكذا وهذه المسائل بين المسلمين فلا حول ولا قوة إلا بالله ما تطوروا تحضروا فلا حول ولا قوة إلا بالله إنما سيسأل الإنسان عن اسمه لولده ولا يسمي يسار يسار ونافع ما يسميه ولا يسمي اسما فيه تزكية كبيرة تزكية عظيمة لهذا الأمر بارك الله فيكم في مسألة أيضا عند تلحق بهذا الموضوع ألا وهي مسألة ثقب أو تثقيب أذن الصبية هل هذا يجوز أو لا يجوز طبعا ما في يعني بعض الناس عادات صارت بين الناس أنه في اليوم السابع الصبية يثقب إذنها مشان الحلق وهذا بارك الله فيكم ما في شيء من السنة لا بأس أن يفعل ولكن ما في شيء من السنة هو جائز هو جائز وأما بارك الله فيكم المسألة المهمة ألا وهي الأذان في أذن الصبي الأذان في الأذن اليمنى أو في بالنسبة لي الجارية في الأذن اليمنى والإقامة في اليسرى فالحديث ضعيف الحديث ضعيف على شهرة هذا الأمر بين المسلمين ولكن بارك الله فيكم الحديث ضعيف كذلك قراءة قل هو الله أحد في أذن المولود، كذلك موضوع ما في شيء، وكذلك بارك الله فيكم الحديث من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام الصلاة في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان. فهذا الحديث موضوع يعني هي الجن التابعة للجن. ولكن يستحب التحنيك بالتمر، والتحنيك هو أن يمضغ الأب تمرا، يمضغ الأب تمرا ويأتي بلعابه اللي فيه تمر ويضعه في فم المولود، فهذا يجوز. واختلف أهل العلم في قضية التحنيك، لأن بعضهم قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه في مسألة البركة، ولكن هو من فعل ذلك التماسا للبركة فلا يجوز، أما من فعل ذلك التماس سنية فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك، والله تعالى على وعلم. لانتبهوا مرة أخرى، الذي يفعل ذلك يعني مثلا يفعل ذلك فقط حتى يضع سكر على شفتي المولود لا بأس، أما يفعل ذلك يقول والله خلوا فلان يمضغ التمر ونضعه في فمه لأنه فلان فيه بركة، فهذا لا يجوز، لأنه هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. In dieser Überlieferung gibt es noch, dass man am siebten Tag die Aqiqa macht. Es gibt jemand, der kann das für dich machen, kein Problem. Und dann, die Haare werden rasiert und das Kind bekommt einen Namen. Die Haare werden rasiert, weil das am siebten Tag gemacht wird und man wiegt das mit Silber und da spendet man für Allah subhanahu wa ta'ala Silber. So ist die Sunna. Also man rasiert die Haare des Kindes am siebten Tag, man wiegt das und wie viel das wiegt, man gibt das Sadaqa, Spende in Silber. Und heutzutage, man kann das ungefähr umrechnen, wie viel das ist, und da gibt man als Spende für einen Armen. Dann barakallahu fikum, das Kind muss einen Namen bekommen oder bekommt einen Namen. Und aufpassen, wenn das Kind einen Vornamen bekommt, da muss man Allah dabei fürchten. Und da muss man einen schönen Namen geben. Und nicht zum Beispiel, dass man sein Kind behindert nennt. Oder man nennt sein Kind, wal-iyadu billah, etwas, was sehr schlimm ist. Oder zum Beispiel, man nennt ihn der Linke, Yasar. Oder man nennt ihn etwas, zum Beispiel der König, der Könige. Das darf man nicht. Das darf man nicht. Sondern man gibt ihm einen schönen Namen, wie zum Beispiel Abdurrahman und Abdullah. Die besten Namen, die Allah mag, sind Abdullah und Abdurrahman. Und die wahrhaftigsten Namen, die sind Al-Harith und Humam oder Hammam. Und man kann natürlich die Namen von Propheten nehmen für seine Kinder. Und schöne Namen, Namen, die Sinn haben, die Bedeutung haben. Aber heutzutage leider haben wir in den muslimischen Ländern eine neue Mode, Sar'a, sagt man, epileptische Mode. Und zwar, die nehmen die Namen von diesen niveaulosen Sänger und Sängerinnen oder Schauspieler, Schauspielerinnen. Man überlegt euch hier, Britney Spears und so, solche Leute. Ich meine, welcher, oder zum Beispiel, man nennt sein Kind Michael, als Michael Jackson, oder ich weiß nicht, wer sind diese Leute? Wer sind das? Das ist ja gar nicht. Niveaulos. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb siehst du, in den muslimischen Ländern, anstatt dass man die Kinder mit Namen nennt, die Ehre und Iman haben, nein, dann nennt man, sagt man ja, moderne Namen. Was sind die modernen Namen? Die sind diese Schrottnamen, für Schrottleute in Schrottländern, in Schrottaktivitäten und nichts, gar nicht, leer. Nichts, wallah. Am besten, dass man Schrott nennt, ja. Ich meine, gehst du zu ihm, was wirst du dein Kind nennen? Schrott. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Schrott ist besser als solche Namen. Deshalb, barakallahu fikum, aufpassen, man muss Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, Und Allah subhanahu wa ta'ala wird dich am letzten Tag fragen, was hast du, welchen Namen hast du deine Kinder gegeben? Dann gehört dazu noch etwas, was man vielleicht besprechen sollte. Und zwar, wie ist das mit den, dass man Löcher in den Ohrläppchen von den Kindern, von den Mädchen macht. Ob man sowas machen darf? Ja, man darf das machen. Aber in manchen Ländern, die machen das am siebten Tag, weil sie sagen, das ist so die Sunna, so die Religion. Auf keinen Fall. Wir haben sowas nicht als Religion. Du kannst das machen, damit ein Mädchen Ohrringe trägt. Kein Problem. Aber man darf nicht sagen, das ist die Sunna und das ist die Religion. Und subhanallah, in manchen Ländern am siebten Tag, man macht Mawlid. Man liest Mawlid, Mawlid. Und da holt man die Frauen. Da liest man Mawlid. Und nach Mawlid fängt an mit Tanzen und der Backe. Da fangen sie an, tak tak und tanzen. Davor erstmal über Prophet, ja? Mawlid. Und dann holen sie jemand und der macht Löcher in Ohrläppchen von den Mädchen, Löcher diesen. Und das hat mit der Religion überhaupt nichts zu tun. Barakallahu fikum, aufpassen, aufpassen. Das hat mit der Religion nichts zu tun. Nur dazu etwas, was wäre, noch zwei Themen, die wichtig sind. Und zwar, wenn, normalerweise ist es sehr bekannt und wirklich verbreitet unter Muslimen, wenn man ein Kind bekommt, dann macht man Adhan im rechten Ohr, in das rechte, und man macht Iqama in das linke. Ist das von der Sunna? Das ist die Frage. Und bitte langsam. Ich weiß, dass die Sache sehr verbreitet ist unter Muslimen. Aber die Überlieferungen mit Iqama, die Überlieferung ist erfunden. So was haben wir nicht. Da bleibt Adhan machen im rechten Ohr des Kindes. Die Gelehrten, einige Gelehrten sagen, dass diese Überlieferung gut wäre. Die anderen Gelehrten sagen, dass es schwach und sie haben recht. Diejenigen Gelehrten, die sagen, dass diese Überlieferung schwach ist, haben recht. Und deshalb ist es nicht von der Sunna, dass man Adhan macht im rechten Ohr des Kindes, Barakallahu. Das ist nicht von der Sunna. Ich weiß, dass diese Sache verbreitet ist unter Muslimen. Manche sagen, ja, was ist, das ist uns neu, dass man uns sowas erzählt. Ja, da muss man immer, Barakallahu fikum, sich vergewissern. Und bevor man etwas macht, sollte man fragen. Und in manchen Ländern, wenn du das nicht machst, dann ist es Katastrophe. Aber so ist die Religion. Und sowieso, ich wäre das auch Sunna, brauchst du das nicht unbedingt zu machen. Du kannst es verlassen. Das heißt nicht, dass das Pflicht ist. Das ist keine Pflicht sowieso. Und etwas ich ist auch, manche Leute, wenn sie ein Kind bekommen, dann liest man Surat al-Ikhlas im rechten Ohr und so weiter. Dies auch ist erfunden. Wir haben sowas in der Religion nicht. Wir müssen aufpassen. Aufpassen, Barakallahu. Das Letzte, was dazu gehört, ist, das ist Technik. Technik. Was für Technik? Technik kommt von Kiefer. Von dem Kiefer. Das ist Hanak. Man sagt Hanak hier. Und zwar, man nimmt der Prophet, man hat ihm ein Kind geholt, ein Baby, und der Prophet hat ein Dattelstück gekaut, und dann hat der Prophet seinen Finger, der hat Speichel auf seinen Finger getan und hat das auf die Lippen des Babys gemacht. Und dies nennt man Technik. Manche Gelehrten sagen, das gilt nur für den Propheten. Nur für ihn. Weil die Leute damit gemeint haben, die wollen Segen des Propheten bekommen. Indem das Erste, was das Kind in seinen Bauch bekommt, Speichel des Propheten ist. Andere Gelehrten sagen, nein, das hat nicht mit Segen zu tun, sondern das ist, damit man etwas Speichel bekommt oder etwas Süßes, weil Dattel süß ist. Und deshalb, das hat nicht mit Segen zu tun und das kann man auch bei allen anderen Kindern machen. Damit wir diese Sache lösen, sagen wir, wenn man mit der Technik meint, Segen zu verlangen oder zu erlangen, dann darf man das nicht machen, weil das nur für den Propheten ist. Wenn man damit meint, dass man etwas Süßes mit Datteln, weil der Prophet das gemacht hat, deshalb machen wir das als Sunnah, dann geht. Ja, aber dass man zum Beispiel ein Kind zu einem Scheich nimmt oder zu jemandem nimmt, sagt ihm hier, mein Kind, mach Azan und mach Dattel drauf und sowas, man sollte sowas nicht tun, weil die Leute damit Segen ersuchen und das ist nur für den Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Allah ta'ala ala wa a'lam. Das heißt, barakallahu fikum, im Allgemeinen sind wir so fertig mit Al-Aqiqa. Und wir sind somit auch fertig vom Buch von Al-At'ima. Das nächste Mal fangen wir mit dem Buch von dem Buch des Schwörens und Gelübde. Dass man sich etwas verpflichtet, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm nicht verpflichtet hat. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Und Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von Ajanimin. Alhamdulillah. رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك